Der Auftrag. Erinnerung an eine Revolution von Heiner Müller. Aufstand der Toten wird der Krieg der Landschaften sein. Unsere Waffen die Wälder, die Berge, die Meere, die Wüsten der Welt. Der Aufstand der Toten wird der Krieg der Landschaften sein. Die Heimat der Sklaven ist der Aufstand. Unsere Waffen die Wälder, die Berge, die Meere. Warum sind wir nicht einfach da? Die Heimat der Sklaven ist der Aufstand. Und sehen dem Krieg der Landschaften zu. Der Aufstand der Toten wird der Krieg der Landschaften sein. Tod den Befreiern heißt die letzte Wahrheit der Revolution. Gibt, die Wüsten der Welt sind wir aus unserem Auftrag nicht entlassen. Der Sklaven ist der Aufstand. Und solange es Herren und Sklaven gibt, sind wir aus unserem Auftrag nicht entlassen. Und solange es Herren und Sklaven gibt, nicht besitzt, stirbt, sind wir aus unserem Auftrag nicht entlassen. Deine Maske, sagt Portas, ist dein Gesicht. Sind wir aus unserem Auftrag nicht entlassen. Und solange es Herren und Sklaven gibt, wer nicht besitzt, stirbt leichter. Sind wir aus unserem Auftrag nicht entlassen. Nicht besitzt. Warum sollen sie Menschen sein, weil es ins Frankreich auf einem Papier steht? Unser Auftrag, ein Sklavenaufstand gegen die Herrschaft der britischen Krone im Namen der Republik Frankreich. Unser Auftrag, ein Sklavenaufstand gegen die Herrschaft der britischen Krone im Namen der Republik Frankreich. Unser Auftrag, ein Sklavenaufstand gegen die Herrschaft der britischen Krone im Namen der Republik Frankreich. Ich bin der Engel der Verzweiflung. Es lebe die Republik! Galoudec an Antoine. Galoudec an Antoine. Ich schreibe diesen Brief. Auf mein Totenbett. Ich schreibe in meinen Namen. Und im Namen des Bürgers. Was braucht das? Andere mehr aus.

Bei Bahn wussten sie auch nicht besser wie ihn. Vielleicht hatten sie recht. Die Handel blüht. Den auf Haiti geben wir jetzt ihre Erde zu fressen. Das war die Negerrepublik. Die Freiheit wird das Volk auf die Barrikaden. Und wenn die Toten erwachen, trägt sie Uniform. Ich werde dir jetzt ein Geheimnis verraten. Ist auch nur eine Hure. Ich kann schon drüber lachen. Aber hier in der Brust ist etwas leer. Das hat gelebt. Ich war dabei, als das Volk die Bastille gestürmt hat. Ich war dabei, als der Kopf des letzten Bourbonen in den Korb fiel. Wir haben die Köpfe der Aristokraten geerntet. Wir haben die Köpfe der Verräter geerntet. Das passt dir nicht. Schöne Ernte. Bist du wieder betrunken, Antoine? Dann gießt du dir wieder Rotwein über den Kopf. Das passt dir nicht, wenn ich von meiner großen Zeit rede. Von mir hat die Gironde gezittert. Sieh sie dir an, La France. Die Brüste ausgelaugt, zwischen den Schenkeln die Wüste. Ein totes Schiff. In der Brandung des neuen Jahrhunderts. Siehst du? Siehst du, wie sie schlingt? Frankreich braucht ein Blutbad. Und der Tag wird kommen. Davon verstehe ich nichts. Ich bin Matrose. Ich glaube nicht an Politik. Die Welt ist überall anders. Das ist der Brief. Sei vorsichtig! Matrose, wenn du aus meinem Haus gehst. Die Polizisten unseres Ministers Fouché fragen dich nicht, ob du an Politik glaubst. Sei doch dick. Das Portas. Wo ist dein Bein? Saludek. Warum hängt dir die Zunge aus dem Hals, das Portas? Was wollt ihr von mir? Kann ich für deinen Beinstumpf und für deinen Strick? Soll ich mir ein Bein abschneiden? Willst du, dass ich mich daneben hänge? Frag deinen Kaiser, Galudek, nach deinem Bein. Zeig deinem Kaiser die Zunge. Das Portas. Wer siegt in Russland? Ich kann euch den Weg zeigen. Was wollt ihr von mir? Geht, geht weg. Verschwindet. Sag du es ihnen, Frau, sag ihnen. Sie sollen weggehen. Ich will sie nicht mehr sehen. Was ist hier noch da? Dein Brief ist angekommen, Galudek. Da, da ist er. Habt es jedenfalls hinter euch. Es lebe die Republik! Ihr denkt, mir geht es gut, wie? Habt ihr Hunger? Ja! Komm ins Bett, Antoine. Das ist die Himmelfahrt für wenig Geld. Im Gitterwerk der Brust. Solange es hält, das Herz. Der Hund. Wer bist du? Ich bin der Engel der Verzweiflung. Mit meinen Händen teile ich den Rausch aus. Die Betäubung. Lust und Qual der Leiber. Meine Rede ist das Schweigen. Mein Gesang der Schrei. Im Schatten meiner Flügel wohnt der Schrecken. Meine

Mein Gesicht, das rosige Gesicht des Sklavenhalters, der auf dieser Welt nichts zu fürchten hat als den Tod. Und seine Sklaven. Wer bist du, Kaludek? Ein Bauer aus der Bretagne, der die Revolution hassen gelernt hat im Blutregen der Guillotine. Ich wollte, der Blutregen wäre reichlicher gefallen und nicht nur auf Frankreich. Treuer Diener des gnädigen Herrn de Buisson und glaube an die heilige Ordnung der Monarchie und der Kirche. Ich hoffe, ich werde das nicht zu oft beten müssen. Du bist zweimal aus der Rolle gefallen, Galudek. Wer bist du? Ein Bauer aus der Bretagne, der die Revolution hassen gelernt hat im Blutregen der Guillotine. Treuer Diener des gnädigen Herrn de Buisson. Ich glaube an die heilige Ordnung der Monarchie und der Kirche. Ich glaube an die heilige Ordnung der Monarchie und der Kirche. Ich glaube an die heilige Ordnung der Monarchie das und der Kirche. Das ist deine Maske? Hier sollte es nicht schwer fallen, den Sklaven zu spielen, Sasportas. In deiner schwarzen Haut. Ja. Auf der Flucht vor der siegreichen schwarzen Revolution auf Haiti habe ich mich dem Herrn de Buisson angeschlossen, weil Gott mich für die Sklaverei geschaffen hat. Ich bin sein Sklave. Genickt das? Beim nächsten Mal werde ich dir mit dem Messer antworten, Bürger Galudek. Ich weiß, dass du die schwerste Rolle spielst, das Portas. Sie ist dir auf den Leib geschrieben. Mit den Peitschen, die ein neues Alphabet schreiben, werden auf andere Leiber in unserer Hand. Siegreiche Revolution ist nicht gut. So etwas sagt man nicht vor Herren. Die schwarze Revolution ist auch nicht gut. Schwarze machen einen Aufruhr, wenn es hochkommt. Keine Revolution. Hat die Revolution nicht gesiegt auf Haiti? Die schwarze Revolution. Es ist der Abschaum, der gesiegt hat. Auf Haiti herrscht der Abschaum. Du spuckst in die falsche Richtung. Ich bin dein Herr. Sag es jetzt. Auf der Flucht vor dem Abschaum, der Haiti in eine Kloake verwandelt hat. Kloake ist gut. Du lernst schnell, das braucht das. Nimm deine Hände vom Gesicht und zieh das Fleisch an, das in diesem Käfig stirbt. Du auch, Galudek. Es ist dein und dein und mein Fleisch. Dein Stöhnen ist die Masse jeder Leiber, auf denen die neue Welt gebaut wird. Lernt die Melodie. Wir werden sie noch lange hören. Freiwillig oder nicht. Das ist die Melodie der Revolution. Unsere Arbeit. Viele werden in diesem Käfig sterben, bevor unsere Arbeit getan ist. Der Tod ist die Maske der Revolution. Viele werden in diesem Käfig sterben, weil wir unsere Arbeit tun. Die Revolution ist die Maske des Todes. Das ist, was wir für unseresgleichen tun, mit unserer Arbeit. Und vielleicht nur das. Ist die Maske des Todes. Der Tod ist die Maske der Revolution. Unser Platz ist der Käfig, wenn unsere Masken reißen vor der Zeit. Die Revolution ist die Maske des Todes. Der Revolution ist die Maske des Todes. Der Tod ist die Maske der Revolution. Die Revolution ist die Maske der Revolution. Dieser riesige Neger da ist der älteste Sklave meiner Familie. Er ist taub und stumm, etwas zwischen Mensch und Hund. Er wird in den Käfig spucken. Die Revolution ist vielleicht solltest du das auch tun, das Wort hast, damit du deine schwarze Haut hassen kannst für die Zeit, in der wir es brauchen. Die Revolution ist dann wird er mir die Schuhe küssen. Er leckt sich schon die Lippen, seht ihr? Und auf seinem Rücken mich, seinen alten Herrn, in das Haus meiner Väter tragen, grunzend vor Wonne. Die Familie, öffnet ihren Schoß. Die Revolution ist die Maske des Todes. Die Revolution ist die Maske des Todes. Die Revolution ist die Maske des Todes. Die Revolution ist die Maske des Todes. Die Revolution ist die Maske des Todes. Die Revolution ist die Maske des Todes. Die Revolution ist die Maske des Todes. Der Tod ist die Maske der Revolution. Ein Kehr des verlorenen Sohnes!

Gestern habe ich angefangen, dich zu töten, mein Herz. Jetzt liebe ich deinen Leichnam. Wenn ich tot bin, wird mein Staub nach dir schreien. Ich will dir diese Hündin zum Geschenk machen, kleiner Viktor, damit du sie mit deinen verdorbenen Samen füllst. Und vorher will ich sie aufpeitschen lassen, damit euer Blut sich vermischt. Liebst du mich, Debussant? Man soll eine Frau nicht allein lassen. Sklaven, nehmen deine Becke, die Peitsche weg! Schließen den Tag! Schminken erster Liebe ab! Setzen Debussant auf den Thron! Erster Liebe als Fußzwang! Staffieren und Galabelle als Dachor! Und das Podcast als Rausus Diabolus! Das Theater der Revolution ist erlaubt! Das ist die Auferstehung des Fleisches! Denn der Wurm naht ewig und das Feuer geht nicht aus. Ruht der wiederum? Schreckenschrank, jetzt ist mein Herz gebrochen. Seht ihr? Ich schenke sie dir, mein Sohn. Ich schenke dir beide, schwarz und oder weiß. Kanaille! Und bitte deine Mama um den Segen! Da droben auf dem Berge, da weht der Wind, da schlachtet Maria das himmlische Kind. Heim! Das Mann! Geh auf deinen Platz, Danton! Am Pranger der Geschichte! Seht den Schmarotzer, der das Brot der Hungrigen schlägt. Den Wüstling, der die Töchter des Volkes schändet. Den Verräter, der die Nase rümpft vor dem Geruch des Blutes, mit dem die Revolution den Leib der neuen Gesellschaft wäscht. Soll ich dir sagen, warum du kein Blut mehr sehen kannst, Danton? Hast du Revolution gesagt? Der Griff nach dem Fleischtopf war deine Revolution. Der Freiplatz im Bordell. Dafür hast du dich auf den Tribünen gespreizt im Beifall des Pöbels. Der Löwe, der den Aristokraten die Stiefel leckt. Schmeckt dir der Speichel der Bourbonen? Ist dir auch warm im Arsch der Monarchie? Sagtest du Kühnheit? Schüttle nur deine gepuderte Mähne. Länger als bis dein Kopf fällt unter dem Beil der Gerechtigkeit, wirst du die Tugend nicht verhöhnen. Du kannst nicht sagen, dass ich dich nicht gewarnt habe, Danton. Jetzt wird die Guillotine mit dir reden, die erhabene Erfindung des neuen Zeitalters, das über dich hinwegschreiten wird, wie über alle Verräter. Ihre Sprache wirst du verstehen. Du hast sie gut gesprochen im September. Sklaven, schlagen mit Galoppette da Kopf herunter. Werfen Sie einander zu! Galunik gelingt es, ihn zu fangen! Warum klemmst du deinen schönen Kopf nicht zwischen die Beine? Danton, wo bei den Läusen deine Ausschweifung und den Geschwüren deines Lasters dein Verstand sitzt? Jetzt bin ich dran. Seht den Affen mit der zerbrochenen Kinnlade. Den Blutsäufer, der seinen Zapper nicht halten kann. Hast du das Maul zu voll genommen? Unbestechlicher mit deiner Tugendpauke! Das ist der Dank des Vaterlandes! Eine Gendarmenfaust! Sklaven, reißen das Volk, das die Kindbinde vom Haus ist, herkommt! Die Kinnlade fällt herunter! Ist dir etwas heruntergefallen? Fehlt dir etwas? Eigentum ist Diebstahl! Spürst du den Wind im Hals? Das ist die Freiheit! Pass auf, dass dir dein schlauer Kopf nicht ganz am Handen kommt! Robespierre, durch die Liebe des Volkes! Hast du Revolution gesagt? Das Bein der Gerechtigkeit? Wie? Die Guillotine ist keine Brotfabrik! Wirtschaft! Horatio, Wirtschaft! Sklaven, schlagen das Volk, das den Rotzwerkopf herunter! Und getroffen ihn als Fußball! Das ist die Gleichheit. Es lebe die Republik. Habe ich dir nicht gesagt, du bist der Nächste. Das ist Brüderlichkeit. Das Boot des Robespierre holt! Was hast du gegen Fußball? Entrenou. Soll ich dir sagen, warum du so scharf warst auf meinen schönen Kopf? Ich wette, wenn du die Hosen runterlässt, staubt es. Damen und Herren, das Theater der Revolution ist eröffnet. Attraktion, der Mann ohne Unterleib. Maximilian der Große, Tugendmax, der Sesselfurzer, der Wichser aus Arras, der blutige Robespierre. Mein Name steht im Pantheon der Geschichte. Ein Männlein steht im Walde ganz still und stumm. Es hat von lauter Purpur ein Männlein um. Parasit, Syphilitiker, Aristokratenknecht. Heuchler! Eunuch!

Die haben mir sogar einen Schlips umgebunden. Der Kragen scheuert am Hals, ich schwitze. Wenn ich den Kopf bewege, schnürt mir der Kragen den Hals ein. Ich habe einen Termin beim Chef. In Gedanken nenne ich ihn Nummer 1. Sein Büro ist in der 4. Etage. Oder war es die 20? Kaum denke ich darüber nach, schon bin ich nicht mehr sicher. Die Nachricht von meinem Termin beim Chef, den ich in Gedanken Nummer 1 nenne, hat mich im Kellergeschoss erreicht. Einem ausgedehnten Areal mit leeren Betonkammern und Hinweisschildern für den Bombenschutz. Ich nehme an, es geht um einen Auftrag, der mir erteilt werden soll. Ich prüfe den Sitz meiner Krawatte und ziehe den Knoten fest. Ich hätte gerne einen Spiegel, damit ich den Sitz der Krawatte auch mit den Augen prüfen kann. Unmöglich, einen Fremden zu fragen, wie dein Schlipsknoten sitzt. Die Krawatten der anderen Männer im Fahrstuhl sitzen fehlerfrei. Einige von ihnen scheinen miteinander bekannt zu sein. Sie reden leise über etwas, wovon ich nichts verstehe. Immerhin muss ihr Gespräch mich abgelenkt haben. Beim nächsten Halt lese ich auf dem Etagenanzeiger über der Fahrstuhltür mit Schrecken die Zahl 8. Ich bin zu weit gefahren. Oder ich habe mehr als die Hälfte der Strecke noch vor mir. Entscheidend ist der Zeitfaktor. 5 Minuten vor der Zeit ist die wahre Pünktlichkeit. Das letzte Mal auf meine Armbanduhr geblickt habe, zeigte sie 10. Ich erinnere mich an mein Gefühl der Erleichterung. Noch 15 Minuten bis zu meinem Termin beim Chef. Beim nächsten Blick war es nur 5 Minuten später. Als ich jetzt zwischen der 8. und 9. Etage wieder auf meine Uhr sehe, zeigt sie genau 14 Minuten und 45 Sekunden nach der 10. Stunde an. Mit der wahren Pünktlichkeit ist es vorbei. Die Zeit arbeitet nicht mehr für mich. Schnell überdenke ich meine Lage. Ich kann beim nächsten möglichen Halt aussteigen und die Treppe hinunterlaufen, 3 Stufen auf einmal bis zur 4. Etage. Wenn es die falsche Etage ist, bedeutet das natürlich einen vielleicht uneinholbaren Zeitverlust. Ich kann bis zur 20. Etage weiterfahren und, wenn sich das Büro des Chefs dort nicht befindet, zurück in die 4. Etage, vorausgesetzt der Fahrstuhl fällt nicht aus, oder die Treppe hinunterlaufen, 3 Stufen auf einmal, wobei ich mir die Beine brechen kann oder den Hals, gerade weil ich es eilig habe. Ich sehe mich schon auf einer Bahre ausgestreckt, die auf meinen Wunsch in das Büro des Chefs getragen und vor seinen Schreibtisch abgestellt wird, immer noch dienstbereit, aber nicht mehr tauglich. Vorläufig spitzt sich alles auf die durch meine Fahrlässigkeit im Voraus nicht beantwortbare Frage zu, in welcher Etage der Chef, den ich in Gedanken Nummer 1 nenne, mit einem wichtigen Auftrag auf mich wartet. Es muss ein wichtiger Auftrag sein. Warum sonst lässt er ihn nicht durch einen Untergebenen erteilen? Ein schneller Blick auf die Uhr klärt mich unwiderlegbar über die Tatsache auf, dass es auch für die einfache Pünktlichkeit seit langem zu spät ist. Obwohl unser Fahrstuhl, wie beim zweiten Blick zu sehen, die 12. Etage noch nicht erreicht hat. Der Stundenzeiger steht auf 10. Der Minutenzeiger auf 50. Auf die Sekunden kommt es schon länger nicht mehr an. Mit meinen

Plakatwand mit Reklamen für Produkte einer fremden Zivilisation stehen zwei riesige Einwohner. Von ihren Rücken geht eine Drohung aus. Ich überlege, ob ich zurückgehen soll. Noch bin ich nicht gesehen worden. Nie hätte ich gedacht, während meines verzweifelten Aufstiegs zum Chef, dass ich Heimweh nach dem Fahrstuhl empfinden könnte, der mein Gefängnis war. Wie soll ich meine Gegenwart in diesem Niemandsland erklären? Ich habe keinen Fallschirm vorzuweisen, kein Flugzeug oder Autowrack. Wer kann mir glauben, dass ich aus einem Fahrstuhl nach Peru gelangt bin? Vor und hinter mir die Straße, von der Ebene flankiert, die nach dem Horizont greift. Wie soll überhaupt eine Verständigung möglich sein? Ich kenne die Sprache dieses Landes nicht. Ich könnte genauso gut taubstumm sein. Besser, ich wäre taubstumm. Vielleicht gibt es Mitleid in Peru. Mir bleibt nur die Flucht ins hoffentlich Menschenleere. Vielleicht vor einem Tod in einen anderen. Aber ich ziehe den Hunger dem Messer des Mörders vor. Mittellos mich freizukaufen bin ich in jedem Fall mit meiner geringen Barschaft in der fremden Währung. Nicht einmal im Dienst zu sterben ist mir vom Schicksal vergönnt. Meine Sache ist eine verlorene Sache. Angestellter eines gestorbenen Chefs, der ich bin. Mein Auftrag, beschlossen in seinem Gehirn, das nichts mehr herausgibt, bis die Tresore der Ewigkeit geöffnet werden, um deren Kombination die Weisen der Welt sich abmühen auf dieser Seite des Todes. Hoffentlich nicht zu spät löse ich meinen Schlipsknoten, dessen korrekter Sitz mich so viel Schweiß gekostet hat, auf meinem Weg zum Chef, und lasse das auffällige Kleidungsstück in meiner Jacke verschwinden. Beinahe hätte ich es weggeworfen. Eine Spur. Im Umdrehen sehe ich zum ersten Mal das Dorf. Lehm und Stroh. Durch eine offene Tür eine Hängematte. Kalter Schweiß bei dem Gedanken, ich könnte von dort aus beobachtet worden sein, aber ich kann kein Zeichen von Leben ausmachen. Das einzig Bewegte ein Hund, der in einem qualmenden Müllhaufen wühlt. Ich habe zu lange gezögert. Die Männer lösen sich von der Plakatwand und kommen schräg über die Straße auf mich zu, zunächst ohne mich anzusehen. Ich sehe die Gesichter über mir, undeutlich schwarz das eine, die Augen weiß, der Blick nicht auszumachen. Die Augen sind ohne Pupillen. Der Kopf des anderen ist aus grauem Silber. Ein langer, ruhiger Blick aus Augen, deren Farbe ich nicht bestimmen kann. Etwas Rotes schimmert darin. Durch die Finger der schwer herabhängenden rechten Hand, die ebenfalls aus Silber zu bestehen scheint, läuft ein Zucken. Die Blutbahnen leuchten aus dem Metall. Der Silberne geht hinter mir vorbei, der Schwarzen nach. Meine Angst verfliegt und macht einer Enttäuschung Platz. Ich bin nicht einmal ein Messer wert oder den Würgegriff von Händen aus Metall. Lag in dem ruhigen Blick, der 5 Schritte lang auf mich gerichtet war, nicht etwas wie Verachtung? Worin besteht mein Verbrechen? Die Welt ist nicht untergegangen, vorausgesetzt, dass hier ist keine andere Welt. Wie erfüllt man einen unbekannten Auftrag? Was kann mein Auftrag sein in dieser wüsten Gegend jenseits der Zivilisation? Wie soll der Angestellte wissen, was im Kopf des Chefs vorgeht? Keine Wissenschaft der Welt wird meinen verlorenen Auftrag aus den Hirnfasern des Verewigten zerren. Mit ihm wird er begraben. Das Staatsbegräbnis, das vielleicht jetzt schon seinen Gang nimmt, garantiert die Auferstehung nicht. Etwas wie Heiterkeit breitet sich in mir aus. Ich nehme die Jacke über den Arm und knöpfe das Hemd auf. Mein Gang ist ein Spaziergang. Vor mir läuft der Hund über die Straße. Eine Hand quer in der Schnauze. Die Finger sind mir zugekehrt, sie sehen verbrannt aus. Mit einer Drohung, die nicht mich meint, kreuzen junge Männer meinen Weg. Wo die Straße in die Ebene ausläuft, steht in einer Haltung, als ob sie auf mich gewartet hat, eine Frau. Ich strecke die Arme nach ihr aus. Wie lange haben sie keine Frau berührt? Und höre eine Männerstimme sagen, diese Frau ist die Frau eines Mannes. Der Ton ist endgültig. Und ich gehe weiter. Als ich mich umsehe, streckt die Frau die Arme nach mir aus und entblößt ihre Brüste. Auf einem grasüberwachsenen Bahndamm basteln zwei Knaben an einer Kreuzung aus Dampfmaschine und Lokomotive herum, die auf einem abgebrochenen Gleis steht. Ich, Europäer, sehe mit dem ersten Blick, dass ihre Mühe verloren ist. Dieses Fahrzeug wird sich nicht bewegen. Aber ich sage es den Kindern nicht. Arbeit ist Hoffnung. Und gehe weiter. In die Landschaft, die keine andere Arbeit hat, als auf das Verschwinden des Menschen zu warten. Ich weiß jetzt meine Bestimmung. Ich werfe meine Kleider ab. Auf das Äußere kommt es nicht mehr an. Irgendwann wird der andere mir entgegenkommen, der Antipode, der Doppelgänger mit meinem Gesicht aus Schnee. Einer von uns wird überleben. Die Regierung, die uns den Auftrag erteilt hat, hier auf Jamaika einen Sklavenaufstand zu organisieren, ist nicht mehr im Amt. Der General Bonaparte hat das Direktorium aufgelöst mit den Bajonetten seiner Grenadiere. Frankreich heißt Napoleon. Die Welt wird, was sie war. Eine Heimat für Herren und Sklaven. Was glotzt ihr? Unsere Firma steht nicht mehr im Handelsregister. Sie ist bankrott. Die Ware, die wir zu verkaufen haben, zahlbar in der Landeswährung Tränen, Schweiß, Blut, wird auf dieser Welt nicht mehr gehandelt. Ich entlasse uns aus unserem Auftrag. Dich, Galudec, den Bauern aus der Bretagne. Ich, Sasportas, den Sohn der Sklaverei. Mich, Debuisson. Den Sohn der Sklavenhalter. Jeden in seine eigene Freiheit oder Sklaverei. Unser Schauspiel ist zu Ende, Sasportas. Pass auf, wenn du dich abschminkst, Galudec. Vielleicht geht deine Haut mit. Deine Maske, Sasportas, ist dein Gesicht. Mein Gesicht ist meine Maske. Das geht mir zu schnell, Debuisson. Ich bin ein Bauer und ich kann so schnell nicht denken. Ich habe meinen Hals riskiert, ein Jahr und länger, das Maul zu Fetzen gepredigt, auf geheimen Versammlungen, Waffen geschmuggelt, durch Kordone von Bluthunden, Haien und Spitzeln, den Idioten gespielt, an den Tischen der englischen Halsabschneider als dein Hund, von der Sonne verbrannt und vom Fieber gebeutelt, auf diesem gottverdammten Erdteil ohne Schnee. Alles für diese faule Masse von schwarzem Fleisch, das ich nicht bewegen will, außer unterm Stiefel. Und was geht mich die Sklaverei auf Jamaika an? Bei Licht besehen. Ich bin Franzose. Macht es. Aber ich will auf der Stelle schwarz werden, wenn ich begreife, warum das alles nicht mehr wahr sein soll. Und ausgestrichen. Und für nichts. Kein Auftrag mehr. Weil in Paris einen General der Hafer sticht. Er ist noch nicht einmal Franzose. Aber wenn man dich reden hört, du bist so, könnte man meinen, dass du nur gewartet hast auf diesen General Bonaparte. Vielleicht habe ich wirklich gewartet auf diesen General Bonaparte. So wie halb Frankreich auf ihn gewartet hat. Revolution macht müde, Galudek. Im Schlaf der Völker stehen die Generäle auf und zerbrechen das Joch der Freiheit, das so schwer zu tragen ist. Merkst du, wie es dir die Schultern krumm zieht, Galudek? Ich glaube, ich verstehe dich auch nicht, Debisson. Nicht mehr. Die Welt einer Heimat für Herren und Sklaven. Sklaven haben keine Heimat. Bürger Debisson. Und solange es Herren und Sklaven gibt, sind wir aus unserem Auftrag nicht entlassen. Was hat ein Generalsputsch in Paris mit der Befreiung der Sklaven auf Jamaika zu tun, die unser Auftrag ist? 10.000 Männer warten auf unseren Befehl. Auf deinen, wenn du willst. Aber es muss nicht deine Stimme sein, die den Befehl spricht. Sie schlafen nicht, sie warten nicht auf einen General. Sie sind bereit zu töten und zu sterben. Für dein Joch der Freiheit. Von dem sie geträumt haben, ihr Leben lang. Dass ein täglicher Tod ist. Wie von einer unbekannten Geliebten. Sie fragen nicht nach der Beschaffenheit ihrer Brüste oder nach der Jungfräulichkeit ihrer Scham. Was geht diese Männer Paris an? Ein ferner Steinhaufen, der eine kurze Zeit lang die Metropole ihrer Hoffnung war. Was Frankreich? Ein Land, in dem die Sonne nicht töten kann. Wo das Blut die Farbe des Morgenrots hatte, eine kurze Zeit lang. Auf einem bleichen Kontinent hinter dem Grab von Atlantis. Von eurem General, ich habe seinen Namen schon vergessen, wird keine Rede mehr sein, wenn der Name des Befreiers von Haiti in allen Schulbüchern steht. Du lachst. Ja. Ich lache, Sas Portas. Frag mich, warum. Kann sein. Ich habe dich schon wieder nicht verstanden. Ich weiß nicht, ob ich dich jetzt töten oder mich bei dir entschuldigen soll. Tu, was du willst, Sas Portas. Debisson, einen Augenblick lang habe ich geglaubt, was du sagst, ist deine Meinung. Ich hätte es wissen müssen. Ich hätte wissen müssen, dass es eine Probe war. Ich habe die Probe nicht bestanden, wie... Jeder von uns muss kalt sein wie ein Messer, wenn das Zeichen gegeben wird und die Schlacht beginnt. Es ist nicht die Angst, was meine Nerven zittern macht, sondern die Freude auf den Tanz. Ich höre die Trommeln, bevor sie geschlagen werden. Ich höre mit den Poren. Meine Haut ist schwarz. Aber ich habe an dir gezweifelt. Das ist nicht gut. Verzeih mir, Debussy. Du hast deine Hände in Blut getaucht für unsere Sache. Ich habe gesehen, dass es dir schwer gefallen ist. Ich liebe dich für beides, Debussy. Denn der getötet werden musste, damit er unsere Sache nicht verriet, war meinesgleichen. Und er brauchte seinen Tod vor der nächsten Folter, für die du ihn heilen solltest von den Folgen der ersten, als Arzt und Helfer der Menschheit. Aber er sagte, töte mich, damit ich nicht verraten kann. Und du hast ihn getötet. Für unsere Sache als Arzt und als Revolutionär. Du brauchst dich nicht zu entschuldigen, Sas Portas. Das war keine Probe. Unsere Namen werden nicht in den Schulbüchern stehen. Und dein Befreier von Haiti, wo jetzt die befreiten Neger auf die befreiten Mulatten einschlagen, oder umgekehrt, wird lange warten müssen auf einem Platz im Buch der Geschichte. Inzwischen wird Napoleon Frankreich in eine Kaserne verwandeln und Europa vielleicht in ein Schlachtfeld. Der Handel blüht in jedem Fall und der Frieden mit England wird nicht ausbleiben. Was die Menschheit eint, sind die Geschäfte. Die Revolution hat keine Heimat mehr. Das ist nicht neu unter dieser Sonne, die eine neue Erde vielleicht nie bescheinen wird. Die Sklaverei hat viele Gesichter. Ihr letztes haben wir noch nicht gesehen, Sas Portas. Und wir auch nicht, Galudec. Und vielleicht war, was wir für das Morgenrot der Freiheit hielten, nur die Maske einer neuen, schrecklicheren Sklaverei, mit der verglichen die Herrschaft der Peitsche auf den Kariben und anderswo einen freundlichen Vorgeschmack auf die Wonnen des Paradieses darstellt. Und vielleicht hat deine unbekannte Geliebte die Freiheit, wenn ihre Masken verbraucht sind, überhaupt kein anderes Gesicht als der Verrat. Was du heute nicht verrätst, wird dich morgen töten. Vom Standpunkt der Humanmedizin ist die Revolution eine Totgeburt, Sas Portas. Aus der Bastille in die Conciergerie, der Befreier wird Gefängniswärter. Tod den Befreiern heißt die letzte Wahrheit der Revolution. Und was meinen Mord im Dienst an unserer Sache betrifft, der Arzt als Mörder ist kein neuer Part im Theater der Gesellschaft. Der Tod bedeutet nicht so viel für die Helfer der Menschheit. Ein anderer chemischer Zustand. Bis zum Sieg der Wüste ist jede Ruine ein Baugrund gegen den Reißzahn der Zeit. Vielleicht habe ich nur meine Hände gewaschen, Sas Portas, als ich sie in Blut getaucht habe für unsere Sache. Die Poesie war immer schon die Sprache der Vergeblichkeit. Mein schwarzer Freund. Wir haben andere Leichen im Genick jetzt. Und sie werden unser Tod sein, wenn wir sie nicht abwerfen vor der Grube. Dein Tod heißt Freiheit, Vasportas. Dein Tod heißt Brüderlichkeit, Galudec. Mein Tod heißt Gleichheit. Es ritt sich gut auf ihnen, als sie noch unsere Gäule gewesen sind. Der Wind von morgen um die Schläfe. Jetzt weht der Wind aus gestern. Die Gäule sind wir. Merkt ihr die Sporen im Fleisch? Unsere Reiter haben Gepäck, die Leichen des Terrors, Pyramiden von Tod. Merkt ihr das Gewicht? Mit jedem Zweifel, der durch unsere Gehirnwindungen geht, wiegen sie schwerer. Eine Revolution hat keine Zeit, ihre Toten zu zählen. Und wir brauchen unsere Zeit jetzt, um die schwarze Revolution abzublasen, die wir so gründlich vorbereitet haben im Auftrag einer Zukunft, die schon wieder Vergangenheit ist, wie die anderen vor ihr. Warum kommt die Zukunft in unserer Sprache nur einzeln vor, Galudec? Bei den Toten ist es vielleicht anders, wenn der Staub eine Stimme hat. Denk darüber nach, Sosportas, ehe du deinen Hals riskierst für die Befreiung der Sklaven in einen Abgrund, der keinen Boden mehr hat seit dieser Nachricht, die ich mir jetzt einverleiben werde, damit von unserer Arbeit keine Spur bleibt. Und dir auch einen Fetzen. Das war unser Auftrag. Der schmeckt nur noch nach Papier. Morgen wird er den Weg allen Fleisches gegangen sein. Jede Himmelfahrt hat eine Richtung. Und vielleicht ist der Stern schon auf dem Weg aus den Kälten des Weltraums. Ein Klumpen Eis oder Metall, der das endgültige Loch in den Boden der Tatsachen schlägt, auf dem wir immer neu unsere gebrechlichen Hoffnungen pflanzen. Oder die Kälte selber, die unsere gestern und morgen zum ewigen Heute friert. Warum sind wir nicht als Bäume geboren, Sosportas, die das alles nichts angeht? Oder willst du lieber ein Berg sein? Oder eine Wüste? Was sagst du, Galudec? Warum glotzt ihr mich an wie zwei Steine? Warum sind wir nicht einfach da und sehen dem Krieg der Landschaften zu? Was wollt ihr von mir? Ach! Sterbt doch euren eigenen Tod, wenn euch das Leben nicht schmeckt. Ich werde euch nicht ins Grab helfen. Mir schmeckt es auch nicht. Na, gestern habe ich geträumt, dass ich durch New York ging. Die Gegend war verfallen und von Weißen nicht bewohnt. Vor mir auf dem Gehsteig stand eine goldene Schlange auf. Und als ich über die Straße ging, beziehungsweise durch den Dschungel aus kochendem Metall, der die Straße war, auf dem anderen Gehsteig eine andere Schlange. Sie war leuchtend blau. Ich wusste im Traum, die goldene Schlange ist Asien. Die blaue Schlange, das ist Afrika. Beim Erwachen vergaß ich es wieder. Wir sind drei Welten. Warum weiß ich es jetzt? Ich hörte eine Stimme sagen, siehe, ein großes Erdbeben geschah, denn der Engel des Herrn kam vom Himmel herab, trat hinzu und wälzte den Stein von der Tür und setzte sich drauf und seine Gestalt war wie der Blitz und sein Kleid weiß wie der Schnee. Ach, ich will das alles nicht mehr wissen. 1000 Jahre ist gelacht worden über unsere drei Geliebten. In allen Gossen haben sie sich gewälzt. Alle Rinnsteine der Welt sind sie hinabgeschwommen. Geschleift durch alle Bordelle unserer Hure, die Freiheit. Unsere Hure, die Gleichheit. Unsere Hure, die Brüderlichkeit. Ha! Jetzt will ich sitzen, wo gelacht wird. Frei! Frei zu allem, was mir schmeckt. Ha! Ach, gleich mit mir. Mein und sonst niemandes Bruder. Ha! Oh, ha, ha, ha! Ha, ha, ha, ha! Ha! Dein Fell bleibt schwarz. Sasportas, du, Galudec, bleibst ein Bauer. Über euch wird nur noch gelacht. Mein Platz ist, wo gelacht wird. Ich lache über euch. Ich lache über diesen Neger. Ich lache über diesen Bauern. Ich lache über den Neger, der sich weiß waschen will mit der Freiheit. Ich lache über diesen Bauern, der der Maske der Gleichheit geht. Ich lache über diesen Stumpfsinn der Brüderlichkeit, der mich, dem Buisson, Herrn über 400 Sklaven, ich brauche nur Ja zu sagen, Ja und Ja. Ja und Ja zur geheiligten Ordnung der Sklaverei. Der mich blind gemacht hat für deinen Sasportas dreckiges Sklavenfell. Für deinen vierbeinigen Bauerntrott, Galudec. Das Joch im Nacken. Mit dem die Ochsen in der Furche gehen auf deinem Acker, der dir nicht gehört. Ich will mein Stück vom Kuchen der Welt. Ich werde mir mein Stück herausschneiden aus dem Hunger der Welt. Ihr habt kein Messer. Du hast mir eine Fahne zerrissen. Ich will mir eine neue schneiden aus meinem schwarzen Fell. Ich schneide mit dem Messer ein Kreuz in die Fläche meiner Hand. Das ist der Abschied, Bürger de Buisson. Ich drücke dir meine blutende Hand aufs Gesicht. Schmeckt dir mein Blut? Ich habe gesagt, dass die Sklaven keine Heimat haben. Das ist nicht wahr. Die Heimat der Sklaven ist der Aufstand. Ich gehe in den Kampf, bewaffnet mit den Demütigungen meines Lebens. Du hast mir eine neue Waffe in die Hand gegeben. Und ich danke dir dafür. Kann sein, mein Platz ist der Galgen. Und vielleicht wächst mir der Strick schon um den Hals, während ich mit dir rede. statt dich zu töten. Dem ich nichts mehr schuldig bin als mein Messer. Aber der Tod ist ohne Bedeutung. Und am Galgen werde ich wissen, dass meine Komplizen die Neger aller Rassen sind. Deren Zahl wächst mit jeder Minute. Die du an deinem Sklavenhaltertrog verbringst oder zwischen den Schenkeln deiner weißen Hure. Wenn die Lebenden nicht mehr kämpfen können, werden die Toten kämpfen. Mit jedem Herzschlag der Revolution wächst Fleisch zurück auf ihre Knochen, Blut in ihre Adern, Leben in ihren Tod. Der Aufstand der Toten wird der Krieg der Landschaften sein. Unsere Waffen die Wälder, die Berge, die Meere, die Wüsten der Welt. Ich werde Wald sein, Berg, Meer, Wüste. Ich, das ist Afrika. Ich, das ist Asien. Die beiden Amerika sind ich. Ich gehe mit dir. Das braucht das. Sterben müssen wir alle. Das ist so. Und das ist alles, was wir noch gemeinsam haben. Nach dem Massaker in Guadeloupe haben sie in der Mitte von einem Leichenhaufen alle schwarz einen Weißen gefunden, der genauso tot war. Das kann dir jedenfalls nicht mehr passieren, der Bison. Du bist heraus. Bleib. Ich habe Angst. Ludek. Vor der Schönheit der Welt. Ich weiß gut, dass sie die Maske des Verrats ist. Lass mich nicht allein mit meiner Maske, die mir schon ins Fleisch wächst. Und es schmerzt nicht mehr. Tötet mich, bevor ich euch verrate. Ich fürchte mich, Las Portas, vor der Schande, auf dieser Welt glücklich zu sein. Sagte, flüsterte, schrie de Buisson. Aber Galudec und Las Portas gingen weg, einer mit dem anderen. Ließen de Buisson allein mit dem Verrat, der zu ihm getreten war, wie die Schlange aus dem Stein. De Buisson schloss die Augen gegen die Versuchung, seiner ersten Liebe ins Gesicht zu sehen. De Buisson schloss die Augen gegen die Versuchung, war. Seiner ersten Liebe ins Gesicht zu sehen, die der Verrat war. Der Verrat tanzte. De Buisson presste die Hände auf die Augen, er hörte sein Herz den Rhythmus der Tanzschritte schlagen. Mit dem Herzschlag wurden sie schneller. De Buisson fühlte seine Lider gegen die Handflächen zucken. Vielleicht hatte der Tanz schon aufgehört und es war nur noch sein Herz, das dröhnte. Während der Verrat die Arme vielleicht über den Brüsten verschränkt oder die Hände an den Hüften oder schon in den Schoß gekrallt, mit vor Begierde vielleicht schon zuckender Scham aus schwimmenden Augen ihn, die Buisson, ansah, der jetzt die Augen mit den Fäusten in die Höhlen drückte, aus Angst vor seinem Hunger nach der Schande des Glücks. Vielleicht hatte der Verrat ihn schon verlassen. Die eigenen gierigen Hände versagten de Buisson den Dienst. Er schlug die Augen auf. Der Verrat zeigte lächelnd seine Brüste, spreizte schweigend die Schenkel. Seine Schönheit traf de Buisson wie ein Beil. Er vergaß den Sturm auf die Bastille. den Hungermarsch der 80.000, das Ende der Gironde. Ihr Abendmahl, ein Toter an der Tafel, Saint-Just, den schwarzen Engel. Danton, die Stimme der Revolution. Marat über den Dolch gekrümmt, das zerbrochene Kinn Robespierres, sein Schrei, als der Henker die Binde abriss. Seinen letzten als der Henker die Binde abriss, seinen letzten mitleidigen Blick auf den Jubel der Menge. Debussy griff nach der letzten Erinnerung, die ihn noch nicht verlassen hatte. Ein Sandsturm vor Las Palmas. Grillen kamen mit dem Sand aufs Schiff und begleiteten die Fahrt über den Atlantik. Debussy duckte sich gegen den Sandsturm, rieb sich den Sand aus den Augen, hielt sich die Ohren gegen den Gesang der Grillen zu. Dann warf der Verrat sich auf ihn wie ein Himmel. Das Glück der Schamlippen ein Morgenrot. Der Auftrag. Erinnerung an eine Revolution von Heiner Müller. Sie hörten das Stück in einer Gemeinschaftsproduktion des Süddeutschen Rundfunks mit dem Bayerischen Rundfunk und dem Westdeutschen Rundfunk. Die Rollen und ihre Sprecher waren Debussy, Fritz Lichtenhahn, Galudek, Thilo Brückner, Sasportas, Michael Thomas, Erste Liebe, Elisabeth Schwarz, der Vater, Walter Kreie, die Mutter, Heidemarie Rohweder, ein Matrose, Wilfried Elste, Antoine, Dieter Borsche, seine Frau, Iris von Reppert, der Ausrufer, Charles Wirz. Ton und Schnitt, Walter Jost und Christa Schaaf, Funkeinrichtung und Regie, Walter Adler.